Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Verrat. Und ich frage euch, seid ihr von jemand anderem schon mal verraten worden, verpfiffen worden? Habt ihr schon mal jemand anderen verraten und verpfiffen? Telefonnummer 0130 2911, wie immer, und die Faxnummer wie immer 0130 11 51 22. Helmut 25 ist der Erste heute Nacht. Hi. Hi, Domian, grüß dich. Bist du ein Verräter? Nein, ich wurde verraten. Du wurdest verraten, erzähl. Ich habe im Jahre 94 eine Bank überfallen und habe das auch alleine gemacht, weil ich nicht unbedingt wollte, dass irgendwelche Mittäter existieren, weil wenn dann Fehler passieren, dann weiß ich, dass die von mir kommen. Habe das allerdings einen Tag vorher meinem allerbesten Freund erzählt. Ich muss dazu sagen, ich bin mit dem Wort Freund sehr vorsichtig. Also ich hatte einen Freund, mit dem ich alles getan habe, Tag und Nacht zusammen war und so. Und dem habe ich das den Tag vorher erzählt. habe diesen Banküberfall auch gemacht. Es hat also alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Zwischenfrage, warum hast du es ihm erzählt? Ich weiß nicht, beste Freunde halt. Und es war für mich sehr wichtig, dass ich jemanden habe, mit dem ich darüber reden kann. Okay, dann ist es passiert und gelaufen? Es ist passiert, genau. Wie viel Geld hast du erbeutet? 50.000 Mark knapp, also 47.750 Mark. Ich bin dann auch nach Hause gefahren, habe ihn angerufen, habe ihm Bescheid gesagt, dass das so gelaufen ist und dass das in Ordnung war und dass halt eben nichts passiert ist, weil er sich auch Sorgen gemacht hat. Also wir hatten wirklich eine ganz dicke Freundschaft. Hat er dich denn damals versucht, als du es ihm einen Tag vorher erzählt hast, davon abzuhalten? Nee, eigentlich gar nicht. Er hat gesagt, tolle Idee, Helmut, mach mal. Nee, tolle Idee hat er auch nicht gesagt. Es war wohl auch für mich, vielleicht wollte ich von ihm, dass er sagt, hey, hör mal, lass das besser sein oder so. Das Gefühl hat er mir aber nicht vermittelt. Also ja. Er hat gesagt, es ist, wenn du denkst, es ist okay, und dann mach das einfach. Aha. Also, dann hast du ihn wieder angerufen danach und erzählt, wie es gelaufen ist? Nee, also nur ganz kurz am Telefon macht man das ja nicht. Aber er hat es dann halt eben gewusst und wusste, also vorher hat er mich gebeten, dass ich ihn anrufe, wenn es gelaufen ist, und mich nur melde und sagt, dass es okay ist. Mit diesem Geld wollte ich ein paar meiner Schulden, also was heißt ein paar meiner Schulden bezahlen? Ich wollte oder habe 12.000 Mark gebraucht. Diese Schulden habe ich auch bezahlt. Und wollte dann in dem Ort, in dem ich wohne, meine Verbindungen auch beenden und wollte wegziehen. Und habe ihm das auch so mitgeteilt, dass ich mich vom Acker mache. Und unser Verhältnis wurde dann ja ein bisschen getrübt. So, er hat es also nicht verstanden, hat gesagt, er sieht es überhaupt nicht ein, dass ich weggehe. Und er hatte auch keinen Bock drauf, dass ich weggehe. Und wir würden uns so selten sehen. Und ich habe dann gesagt, hör zu, das sind 200 Kilometer knapp oder was. Das ist überhaupt kein Problem. Zumal meine Verlobte auch in dem Ort gewohnt hat, wo ich dann hinziehen wollte. Und 3 Monate später stand dann die Polizei bei mir vor der Tür mit dem Haftbefehl, Zeugenaussage von ihm. Und ja, dann hat er nach 3 Monaten die Polizei informiert. Ja. Hast du irgendwann danach mit ihm geredet? Er hat mich einmal sogar im Knast besucht. Und hat er begründet, warum er das gemacht hat? Wir haben dann nie, also wir haben versucht, darüber zu sprechen, aber es war natürlich irgendwie was zwischen uns, was man hier auch nicht wegreden kann oder so. Und ich habe halt eben einfach das Gefühl gehabt, dass er gesagt hat, na gut, wenn der zu seiner Verlobten geht, dann habe ich ihn nicht mehr für mich und wenn ich ihn nicht für mich habe, und dann hat ihn halt eben keiner. Das klingt aber nach heftiger Eifersucht. Ja, das war auch so. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es so war. Ich kann mir das nicht anders erklären. Wie gesagt, wir haben versucht, es so ein bisschen auszudiskutieren, aber es war relativ schwierig immer. Und also heute haben wir auch keinen Kontakt mehr. Wie gesagt. Als dann die Polizei bei dir vor der Tür stand und dir klar war, was da abgegangen ist, war dir eigentlich sofort klar, dass es von ihm kommen musste? Nee, gar nicht. Also es war so, dass die mich mit einem ganz blöden, fadenscheinigen Trick an mein Auto gelockt haben, weil die mich nicht in der Wohnung holen wollten. Und haben mir dann diesen Haftbefehl unter die Nase gehoben, haben gesagt, hören Sie zu, Sie haben eine Bank überfallen. Ich habe dann gelacht. Es war 3 Monate her und ich habe eigentlich auch ein sehr schlechtes Gewissen nach dieser nach dieser Aktion gehabt, aber so im Laufe der Zeit habe ich mir halt eben immer wieder überlegt, was passiert, wenn die heute mal durch irgendeinen blöden Zufall kommen und dich verhaften. Wann war dir denn klar, dass er eine Aussage gemacht hat? Das war mir noch nicht mal klar, wie die mir das auf der Polizei gesagt haben. Also die haben mir dann auf der Polizei irgendwann gesagt, hör mal zu, wir können ja Tacheles reden miteinander. Dein bester Freund hat dich verpisst. Oder der hat dich verpisst. Und da habe ich gesagt, das kann überhaupt nicht sein. Ich habe gesagt, ich würde mir die Hände abhacken und die Füße, wenn das so wäre. Und dann haben sie mir aber seine Aussage gezeigt, die mit seinem Namen unterschrieben war. Warst du dann geständig auch, relativ schnell? Wie ich seine Aussage gelesen habe, mit seinem Namen drunter, da habe ich gewusst, da komme ich nie mehr raus. Und hast dann habe ich gesagt, das ist okay, habe ich nicht. Hast du dann, so unmittelbar danach, als du das dann gelesen hast, vor allen Dingen, nachdem du bekundet hast, du würdest ja die Hände und Füße abhacken lassen, hast du da Wut auf ihn empfunden? Am Anfang war das eine sehr dramatische Situation für mich. Ich wusste überhaupt nicht, was ich empfinden soll. Also ich war so getroffen wie, glaube ich, noch nie in meinem Leben vorher. Und habe dann im Knast ja lange Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Und also so richtig böse war ich ihm eigentlich seltsamerweise vielleicht nie. Ja. Kann man es vielleicht sogar so ausdrücken, dass du letztendlich ihm dankbar bist, dass er es gemacht hat? Da du jetzt letztendlich wieder im Reinen bist mit allem, nach deiner Strafe? Ist natürlich eine gute Frage, ne? Aber möglicherweise ist das, kann man das so sehen, das kann schon sein. Wie viele Jahre Knast hast du bekommen? Ich habe 42 Monate gekriegt, also 3,5 Jahre, was relativ wenig ist, und wurde nach 22 Monaten und 23 Tagen wieder entlassen. Wie denkst du heute über deine Tat? Also ich habe schon nach dem Überfall, ist mir es also nicht so gut gegangen, das muss ich also wirklich sagen. Und ich habe sogar mit dem Gedanken gespielt, die Kohle einfach wieder zurückzubringen, auch wenn mich jetzt manche Leute vielleicht für ein bisschen bescheuert halten. Ein freundlicher Bankräuber. Ja, also aus der Gerichtsverhandlung hat der Kassierer gesagt, er hat nicht gedacht, dass es nicht ganz, also er hat sich das schlimmer vorgestellt, einen Überfall. Also ich war, glaube ich, noch relativ freundlich, ja. Gab es da Leute in der Bank, als du eingedrungen bist, die du bedroht hast mit der Waffe? Es gab für mich, wie ich reinkam, war für mich niemand zu sehen. Ich habe hab da vorher ein bisschen gewartet, ein paar Minuten. Und wie ich dann im Überfall war, also wie ich diese Bank überfallen habe, kam eine ältere Frau rein. Der bin ich auch erst hinterher und habe dann aber gedacht, wenn ich die jetzt mit der Waffe bedrohe, die war sie wirklich schon älter, die kriegt vielleicht einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Und die habe ich dann laufen lassen. Die ist dann auch schreiend aus der Bank. Aber ich habe gedacht, bis die sich beruhigt hat und den Leuten draußen erzählt, was da drin überhaupt vorgeht, bin ich wieder weg. Und so war's dann auch. Aber du hattest eine scharfe Waffe bei dir? Ja. Also nee, ja. Wie nee, ja? Ja, also es war halt eine Waffe, klar, also eine Pistole, war aber nur eine Gaspistole. Ach so. Bereust du denn deine Tat heute? Es macht das Leben nicht leichter mit so einer Tat. Es ist zwar so, natürlich, ich war im Knast und habe meine Strafe abgesessen und so, aber es gibt natürlich immer wieder Situationen, die ja nicht so ganz bei Vorstellungsgesprächen natürlich, oder im Lebenslauf, klar. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass wenn man ich merke schon, dass du da auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu diesem Tathergang hast, wenn überhaupt ambivalent, wenn nicht gar ablehnend, man ist doch mit sich und seinem Gewissen dann mehr im Reinen, nachdem das alles aufgeflogen ist und man die Strafe abgesessen hat, als wenn es jetzt immer mit dir rumtragen würdest. Das ist schon richtig, was du sagst, aber das ist, glaube ich, nur so, also ich muss sagen, ich hatte, nachdem das gelaufen ist, vorher eigentlich weniger, aber nachdem es gelaufen ist, eine Wahnsinnsangst und wusste halt eben auch nicht, wie ich mit der ganzen Situation umgehen kann oder soll. Aber so im Laufe der Zeit, man verdrängt es einfach. Und selbst wie mich die Polizei damals an mein Auto gelockt hat, mit einem fadenscheinigen Vorwand, war für mich, also ich bin da nicht erschrocken, dass mich die Polizei anruft. Ich hatte das einfach so weit verdrängt, dass ich da gar nicht mehr dran gedacht habe. Das war für mich erledigt. In die Tat hineingetrieben haben die Schulden, sagst du? Ganz ganz massiv. Anfangs war es noch in Ordnung, aber wenn dann halt eben die Wohnung gekündigt wird und der Gerichtsvollzieher sich anmeldet und lauter so Sachen. Alles noch keine Rechtfertigung, aber das ist eine Erklärung in deinem Fall, wie es dann dazu gekommen ist. Richtig. Was machst du heute vom Beruf? Ich habe eine Umschulung gemacht. Sag jetzt bitte nicht, dass du Sparkassen angestellt hast. Das war ich vorher. Im Ernst? Ja, ganz im Ernst, ja. Ich habe vorher also auf einer Bank gearbeitet, 3 Jahre, und habe dann umgeschult und bin jetzt auch im kaufmännischen Bereich. Und du hältst es, um dann nochmal auf unser Grundthema zurückzukommen, Verrat, du hältst es nicht für möglich, dass du zu diesem Freund nochmal eine engere Beziehung aufbauen könntest, der dich verraten hat. Letztendlich finde ich ja das eigentlich in Ordnung, was er da gemacht hat, aber kannst du dir vorstellen, dass da doch vielleicht irgendwann nochmal was passiert? Ich habe keine Ahnung. Also ich muss sagen, wir hatten uns noch einmal, das fällt mir gerade eben ein, wir haben uns noch einmal getroffen, nachdem ich wieder entlassen wurde. Mhm. Aber ich denke, das steht halt eben immer zwischen uns. Ja, ist klar. Ja. Und wenn man darüber redet, und das können wir wohl irgendwie, oder eher wahrscheinlich halt eben nicht, und dann ist halt eben so eine Situation, die ist immer so ein bisschen angespannt. Ja, ja, klar. Und das andere bleibt halt eben immer so oberflächlich. Und da ich kein oberflächlicher Mensch bin, glaube ich, dass das nichts mehr taugt. Danke für deinen Anruf. Alles Gute. Tschüss, Herr. Tschüss, mach's gut. Natascha, 27. Hallo? Ja, Natascha. Ja. Hier ist Jürgen, Domian. Hallo. Hi. Ja, ich habe ein wahnsinniges Problem. Und zwar geht es um meine Schwester, die ist 13 und die hat mir was anvertraut, was ich nicht weiß, was ich jetzt tun soll. Natascha, bevor du weiterredest, geh bitte ganz nah an den Telefonhörer. Ja, bin ich. Damit ich dich noch besser verstehen kann. Bin ich. Ja, jetzt ist schöner, jetzt ist klarer, ja. Gut. Also es geht um deine Schwester, die ist 13 Jahre alt. Ja, die ist 13. Und die hat dir irgendwas ganz Kolossales anvertraut. Ja, und zwar hat sie einen Freund, der 27 ist. Mhm. Und meine Schwester ist jetzt schwanger und ist in der vierten Woche. Und nun in der welchen Woche? In der vierten. In der vierten. Und dann hat sie mir das anvertraut und ja, ich soll es meiner Mutter nicht sagen, weil die ist nicht so tolerant drin. Und jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Also das Mädchen ist 13 Jahre. 13, ja, und er ist 27. Er ist 27. Mhm. Wie denkst du denn jetzt über diesen Fall? Wie ich darüber denke? Mhm. Ja, also ich finde es auch nicht sehr toll. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, okay, dass man mit 13 Geschlechtsverkehr hat, so hätte ich nichts dagegen, aber er ist ja 27 und hätte dann auf dem Kondom also stehen müssen, finde ich. Nun muss ja unbedingt was unternommen werden, ne? Die Zeit läuft, ja. Was hast du denn so für dich im Stillen? Vielleicht hast du auch einen Freund oder eine Freundin, mit der du schon mal darüber gesprochen hast, wie du dich jetzt weiter verhalten sollst. Hast du da für dich schon mal eine Idee, wo du trotzdem unsicher bist? Ja, also ich, auf einer Seite will ich es meiner Mutter sagen, auf der anderen Seite aber auch wiederum nicht, weil meine Schwester panische Angst hat. Also, also ich finde, dass da Beratung ganz, ganz dringend Not tut. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass hier in diesem Fall das Wort Verrat gar nicht angebracht ist. Verrat hat ja sowas was Negatives. Ne? Mhm. Da muss ja nun gezielt Hilfe geleistet werden. Erst mal in Form einer sehr fundierten Beratung. Mhm. Damit ist ja nicht zu scherzen, wenn ein 13-jähriges Mädchen ein Kind kriegt. Das kann man ja nicht einfach so hinnehmen. Mhm. Also indem man sagt, ne, das ist ganz normal. So normal ist das ja eben nicht. Bloß mit dem Frauenarzt, da war ich schon bei ihr. Also da musste ich sie auch wirklich so stark überreden, da mit mir hinzugehen. Und ja, dann habe ich gesagt, pro Familie, da könnten wir nochmal hingehen. Ja. Und das möchte sie also absolut nicht. Ich krieg sie also... Also Natascha, das wäre ja natürlich jetzt auch meine Idee gewesen, dass du ganz schnell, wenn es geht jetzt, morgen geht es nicht, aber am Montag, mit deiner Schwester zusammen zu Pro Familia gehen solltest. Ganz, ganz dringend. Mach ihr einfach klar, wenn sie jetzt gar nichts macht, wird sie schwanger und sie wird ein Kind haben. Und alle Probleme in dieser Welt wahrscheinlich stürzen dann auf sie ein. Eben, da habe ich ja auch gesagt. Du kannst ihr ja zusichern, dass erstmal, ich meine, damit kann man das Vertrauen ja noch untermauern, dass erstmal du der Mutter nichts sagst, so kann man das ja erstmal machen. Und dass ihr beide zu Pro Familia geht und dass dann im gemeinsamen Gespräch mit den Fachleuten bei Pro Familia darüber nachgedacht wird, wie mit der Mutter und wie man das jetzt alles macht. Na stimmt, aber ich krieg sie da nicht hin. Also ich habe schon auf sie eingeredet und ich weiß nicht, was ich machen soll. Vor was hat sie denn bei der Pro Familia Angst? Also ich habe schon mal mit ihr über Abtreibung geredet, da hat sie Angst, aber auch wiederum vor der Geburt hat sie panische Angst. Dann musst du ihr klar machen, du bist ja nun die wesentlich ältere und die reife erwachsene Frau, dass alles nur noch viel schlimmer wird, wenn sie gar nichts unternimmt. Eben, habe ich auch gesagt. Bloß, sie lässt sich zu. Und du kannst ihr ja nun auch versichern, das wissen wir ja alle, die irgendwie mal Kontakt mit Pro Familia hatten, dass das wirklich eine ganz tolle und solide Organisation ist, ne? Dass man da nicht, zu nichts gezwungen wird, oder dass die haben auch Schweigepflicht und weiß ich was alles. Ne? Also wirklich dringend, wirke auf sie ein, dass ihr beide was unternehmt zusammen. Mhm. Das ist bloß sehr schwierig, sie will einfach nicht. Also ich soll das auch keinen weitersagen und sie denkt ans Abhauen und wenn das rauskommt, dann will sie abhauen und ich Natascha. Nochmal gesagt, du bist die Ältere. Eben. Und du musst das jetzt hinkriegen, dass dieses Mädchen zu dir wirklich Vertrauen hat. Und dass ihr beide, mach ihr die Ausweglosigkeit ihrer Situation klar, wenn sie nichts unternimmt. dass dann über kurz oder lang eine ganz, ganz schlimme Situation für sie eintritt. Das musst du machen, das musst du mir schaffen. Mhm. Du hast jetzt 4 Tage Zeit mit dem verlängerten Wochenende, sie zu bereden und geh mit ihr spazieren stundenlang die nächsten Tage und mach es ihr klar. Rede, bis du sie überzeugt hast. Mhm. Gut. Du musst es schaffen. Denn ihr Freund, der, als er es erfahren hat, der ist dann auch gleich abgezischt, also der ist jetzt auch nicht mehr da, der hat das Zweite gesucht. Das kommt auch noch hinzu. Ja, der hat das Zweite gesucht. Mhm. Also meine Schwester ist 46. Also Natascha, kümmere dich um das Mädchen. Mach ich. Wirklich, du musst alles in Bewegung setzen jetzt. Ja. Das hat mit Verrat nichts zu tun, wenn du da jetzt irgendwas einleitest. Eben, okay. Gut. Viel Glück, alles Gute. Ja. Tschüss. Dankeschön, tschüss. 22 Jahre alt, Tom. Hi. Hallo? Ja. Ja, hallo, hier ist Tom. Ja. Das Thema heißt Verrat heute. Ja, Nacht. Genau. Zu welcher Seite gehörst du denn? Zu den Verratenen und zum Verräter? Also eigentlich gehöre ich zu den Verrätern, aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass ich verraten wurde in gewisser Weise. Erzähl mal konkret. Also ich erzähle jetzt mal die ganze Story. Also ich studiere eigentlich in Kiel und hatte da eigentlich auch eine nette Clique gefunden und hatte da auch einen sehr engen Freund gefunden seit einigen Jahren. Und mir war eigentlich auch klar, dass er seit Jahren finanzielle Probleme hatte, um alles zu finanzieren, weil er auch keinerlei Unterstützung von zu Hause bekam und so musste halt alles für selbst aufkommen für alles. Ja. Und hat dann angefangen, kriminell zu werden. Was hat er gemacht? Er hat Autos aufgebrochen und eine Menge Autoradios geklaut und so und hat die dann halt verkauft. Mhm. Und dann kam es zu dem Punkt, dass er wirklich eine Menge Zeug geklaut hatte aus den Autos. Mhm. Und hatte mich dann gebeten, einen Teil bei mir unterzubringen von den Dingen. Und ich hatte ihm da auch vertraut, weil er mir eigentlich auch gesagt hatte, dass er mich als Einziger ins Vertrauen gezogen hatte und ich auch dich gehalten, wirklich. Also ich habe keinem was erzählt. So. Ja, und dann stand eines Tages die Polizei bei mir vor der Tür und hatte mich dann zu dieser Person ausgefragt und hat halt 3 Autoradios bei mir gefunden. Mhm. Die wussten, dass diese auch geklaut worden waren. So. Ja. Ja, und dann hab ich anfangs versucht, mich rauszureden, klar so, aber es hat nachher nicht mehr funktioniert. Und ich habe dann einfach unter dem Druck gesagt, dass ich den Namen genannt habe, weil ich mich auch irgendwie nicht... Ja, und du hast ausgepackt dann, ja, quasi. Also ich, du hast ihn verraten. Ja. Ja. Also ich habe irgendwie in dem Moment nicht eingesehen, persönlich dafür gerade zu stehen, weil ich jetzt einfach nicht war. So. Hat man dir denn geglaubt, dass du damit gar nichts zu tun hast, außer dass du da eine Lagerstätte hast in deiner Wohnung? Ja, das hat man mir dann schon geglaubt, ja. So, du hast gerade anfänglich gesagt, du bist ein Verräter, aber umgekehrt auch. Inwiefern umgekehrt? Ja, also er hatte gesagt, dass er mich allein ins Vertrauen gezogen hatte. Ach so. Und ich habe bis heute keine Ahnung, woher die Polizei überhaupt nur weiß, dass die Dinge bei mir waren. So. Also ich meine, das ist auch nebensächlich, dass ich irgendwie denke, dass noch andere aus der Clique irgendwie in die Sache reingetan wurden und dann den Namen von mir eventuell auch Selbstschutz oder so genannt hatten. Tom, wie ist denn die Sache dann weitergegangen und ausgegangen? Gab es dann eine Gerichtsverhandlung auch, in der du aussagen musstest zum Beispiel? Nein, so weit ist es noch gar nicht gekommen. Das läuft noch. Ist es ziemlich frisch. Mhm. Und ich weiß halt nur, also die Clique weiß halt schon Bescheid. Mhm. Und seitdem attackieren sie mich auch mit Anrufen und Ach so. Und stehen andauernd oder standen bei mir vor dem Haus so. Ich wohne in der WG auch. Und dann habe ich kurzfristig halt gesagt, ich kann nicht mehr. Ich fahre jetzt irgendwie, also jetzt bin ich nach Aachen gefahren. Mhm. Mit einem Freund, den ich vor langer Zeit mal im Urlaub kennengelernt hatte. Mhm. Und, ja, und dann hat er mir halt so, ich bin seit 2 Tagen jetzt hier. Mhm. Und da haben wir seine Sendung gehört. Oder er hat mir von der Sendung erzählt. Und dann habe ich gesagt, okay, rufe ich an. Mhm. Und also hier fühle ich mich irgendwie, dass ich mal ein bisschen abspannen kann. Das aber es ist nicht so, dass du richtige Angst vor dieser Clique hast. Dass die, doch, schon. Doch, dass die dir körperlich was antun? Ja, auf jeden Fall. Doch. Hast du denn nach dieser Geschichte, nachdem das aufgeflogen ist, mit diesem Freund, mit dem Autoradio-Dieb da nochmal Kontakt gehabt? Hat der dich angerufen mal? Oder nein, so? Das ist es eben. Also ich weiß, dass er verhört worden ist, aber... Du weißt nicht, ob er in Urhaft sitzt? Er sitzt nicht in Urhaft. Mhm. Also er ist wieder draußen. Ich habe keine Ahnung, ich habe mich da auch nicht länger informiert oder so. Hast du für ihn auch Angst? Er hat sich nicht bei mir gemeldet. Mhm. Hast du für ihn auch Angst? Du kannst ihn ja einschätzen. Neigt er zur Gewalttätigkeit, dass er jetzt aus Wut und Zorn... Also ich glaube, also ich, es ich kann es jetzt nur rational erklären, so von meinem Gefühlszustand her. Ich glaube, wenn ich keine Angst vor ihm haben würde, hätte ich mich bei ihm gemeldet und hätte versucht, ihm das plausibel zu erklären, dass ich keine andere Möglichkeit hatte. So. Wobei, es gab ja dann noch eine undichte Stelle, ne? Ja. Nämlich die, die dann wiederum auf dich aufmerksam gemacht hat, ne? Ja, aber ich glaube, also... Was hält dich denn jetzt davon ab? Du bist ja jetzt in Abstand auch. Du hast seine Telefonnummer bestimmt bei dir. Ihn auf jeden Fall mal anzurufen. Also ich will dir sagen, von meiner Beurteilung her, ist das, was du da gemacht hast, in Ordnung? Ja, natürlich. Es ist eigentlich schon ein Fehler, also Freundschaft hin, Freundschaft her, dass du dieses Diebesgut da in deiner Wohnung gelagert hast. Das ist schon letztendlich, das war schon der erste Fehler, ne? Und dass du dann in der Situation da die Wahrheit gesagt hast, finde ich in Ordnung. Ja, weil letztendlich hat er etwas getan, was vollkommen unrecht ist. Und warum sollst du dann da noch hinterher weiter lügen und dich da vorstellen? Ja, meine grundsätzliche Schwierigkeit jetzt so bei mir ist halt, dass ich immer die Schuld bei mir suche. Mhm. In allen Dingen, die mir seit Kind auch passieren, die mir gut, aber die ganzen Jahre. Und ich denke irgendwie, dass ich meine, wenn ein echter Freund so, da verhält man auch schon mal den Kopf hin. So. Mhm. In der Situation konnte ich es einfach nicht. Vielleicht Also ich finde, ich glaube... Ich weiß nicht, also in der Situation... Tom, ich bin sicher, dass wirklich fast alle Leute, die uns auch hier zuhören, da volles Verständnis für deine Reaktion haben. Ich finde das in Ordnung. Ich fände es wirklich vielleicht auch ganz ganz interessant für dich und auch gut für dich, wenn du den Kontakt suchen würdest mit ihm und einfach mit ihm mal reden würdest. Vielleicht ist das ein Schritt auch in die Richtung, dass du da entspannter in und an die ganze Sache herangehen kannst, indem du ihm das ganz einfach erklärst. Er ist der Schuldige, Punkt, aus, ne? Nicht du. Erstmal da dickes Ausrufungszeichen, er ist der Schuldige. Du bist da mit in diesen Strudel reingekommen. Ja. Und du kannst ja da nicht eine Sache decken, wo du dann wiederum, wenn das dann aufliegt, hinterher in Teufels Küche geraten wärst, unter Umständen. Ja, das ist so ein... Das ist halt ein riesiger Schritt, den ich... Guck mal, er hat ich stehe oft vom Telefon und denke, jetzt rufst du den an und du rufst ihn jetzt an und sagst ihm, was geschehen ist. Mhm. Er muss es kapieren, weil er war lange mit dir befreundet. So. Lass mich mal eins sagen. Du siehst auch von der Richtung, dass er dich damit reingezogen hat. Mhm. Wenn er schon solche Sachen macht, gut, das ist sein Bier, dann hat er auch dafür zu sorgen, dass es in seinem Keller und in seinem Refugium gelagert wird. Mhm. Er trägt da mit Verantwortung und Schuld, dass ein anderer mit reingezogen wird, indem er sein Diebesgut woanders hin verlagert. Mhm. Also hat er nicht nur die Schuld, dass er das gemacht hat, sondern auch die Schuld, dass er dich damit belastet hat. Mhm. Du bist nicht schuld. Ja, also das ist jetzt auch so ein neuer Ansatz, weil also für mich hat mir das auch schon überlegt, so für mich, was ich möglicherweise tun könnte. Mhm. Und bis jetzt war es für mich so, ich kann auf keinen Fall zurück nach Kiel. Also das war für mich so die Sache, ich kann nicht so. Also immer wenn ich über die Straße gehe und einen treffe, ich kann nicht. Ich fühle mich immer schuldig. Ne? Mhm. Ich weiß rational, du bist nicht schuld, du hast das gemacht, was dir möglich war, aber es ist immer da so. Also in Kiel, ich habe ja schon überlegt, irgendwie den Schuldenplatz nach hier zu verlegen und mir eine ganz neue Gemeinschaft von Freunden anzulegen. Ja, nur langsam, mach nicht gleich solche Riesenschritte. Mhm. Du hast ja dein ganzes Leben und dein Studium in Kiel. Ich würde da dieses alles jetzt erstmal nicht wegen dieser Geschichte, an der du letztendlich gar keine Schuld trägst, aufs Spiel setzen. Mhm. Also nochmal, versuche diesen Kontakt nochmal herzustellen mit ihm. Okay. Vielleicht hilft dir das wirklich weiter. Ja. Es kann ja sein, es ist ein Versuch. Es kann auch sein, dass es nicht funktioniert, aber ich würde es auf jeden Fall mal machen. Boah, ich hoffe, dass ich das überhaupt schaffe, aber ich glaube, ja, okay. Mach mal. Die nächsten Tage jetzt. Also einfach anrufen und... Ja. Und erklär ihm das, wie das gekommen ist. Mhm. Vielleicht reagiert er ja ganz anders, als du denkst und sagt, ja, okay, ich kann es verstehen, Tom, dass du so reagiert hast und... Schiss, glaube ich, trotzdem. Egal, komm, da musst du jetzt durch. Du kannst dich jetzt nicht in Aachen verkriechen und jammern. Okay. Tom. Ich drück die Daumen. Okay, vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss. Uschi, 34. Ja, hallo, Jürgen. Ja, guten Morgen, Uschi. Hier ist die Uschi. Ich sag nur mal eben den Leuten, die gerade zugeschaltet haben, dass unser Thema heute Nacht Verrat heißt. Und ich frage euch, habe euch ja gerade schon gefragt, ob ihr schon mal jemanden verraten, verpfiffen habt und umgekehrt. Telefonnummer 01309 2011, Faxnummer 01309 11 51 22. Und jetzt kommt die Uschi an. Ja, hallo. Ja. Und zwar jetzt im Folgendes, ich bin nicht direkt verraten worden, das ist mehr ein Verrat an meinem Kind. Mhm. Und zwar habe ich vor anderthalb Jahren einen Mann kennengelernt und ich war auch ziemlich verliebt in diesen Mann. Jetzt bin ich dann durch eine Dummheit also schwanger geworden. Nach kurzer Zeit, wir kannten uns auch noch nicht allzu lange, erst 4 Monate. Und er hat auch am Anfang gesagt, egal wie ich mich entscheide, ob ich dieses Kind zur Welt bringe oder auch nicht, er steht also zu mir und wir ziehen das also gemeinsam irgendwo durch. Und ich habe auch gesagt, wenn er also nicht möchte, braucht er sich auch nicht um das Kind kümmern, dann soll er einfach vergessen, dass es mich jemals gegeben hat und gehen. Mhm. Daraufhin hat er dann gesagt, nein, das könnte er nicht. Er hätte ja auch Gefühle und das wäre ja schließlich auch sein Kind und so weiter und er wird dann also zu uns halten. Mhm. Dann, als ich im 5. Schwangerschaftsmonat war, ist er wohl zu seiner Ex-Freundin zurückgegangen. Ja. Das habe ich aber auch nur durch einen dummen Zufall erfahren, indem ich angerufen habe bei ihm, weil er abends mal früher nach Hause gegangen ist. Und seine alte neue Freundin ging also ans Telefon. Mhm. Mhm. Danach haben wir den Kontakt abgebrochen. Ja. Und er hatte wohl damals in seiner Familie, also seinem Bruder zumindest, erzählt, dass ich also schwanger bin. Mhm. Und ist dann im Nachhinein hingegangen und hat erzählt, ich hätte dieses Kind abtreiben lassen. Mhm. Also die ganze Familie wusste gar nichts davon, dass du denn letztendlich ein Kind bekommen hast? Nein, jetzt weiß im Moment überhaupt niemand aus der gesamten Familie, dass es dieses Kind gibt. Wie alt ist das Kind jetzt? Das Kind ist jetzt 8,5 Monate alt. Ja. Und er hat sich überhaupt nicht mehr darum gekümmert? Er hat nach der Geburt... hat er dann erfahren, dass das Kind also mittlerweile auf der Welt ist, hat mich dann auch angerufen, hat sich auch darüber aufgeregt, warum ich ihm nicht Bescheid gesagt hätte, dass das Kind geboren wurde. Nachdem er 4-5 Monate sich nicht gemeldet hat? Nachdem er sich monatelang nicht gemeldet hat, genau. Dann habe ich ihm dann gesagt, immer wenn es dich interessiert hätte, du könntest den Geburtstermin, dann hättest du mal anrufen können, dich erkundigen können. Hat er alles nicht gemacht. So, jetzt ist dieses Kind da. Und der Typ hat sich so verhalten, wie du es gerade geschildert hast. Jetzt erklär mir, wieso du da zu dem Begriff Verrat kommst, Verrat an deinem Kind. Eben deshalb, weil er niemanden von der Existenz dieses Kindes erzählt. Aber da kannst du doch nichts für. Nee, ich kann da nichts für, aber er verrät praktisch, ich finde, das ist ein Verrat an dem Kind. Von seiner Seite aus? Von seiner Seite aus. Ich hatte so verstanden, dass du meinst, dass du Verrat an dem Kind geübt hast. Nee, er hat Verrat. Er, natürlich. Er natürlich, übt Verrat an dem Kind. Ja, ganz schlimm sogar. Er verrät es also täglich, er verschweigt also überall, dass dieses Kind existiert. Mhm. War dann auch ein paar Mal hier, hat also auf sein Besuchsrecht bestanden, wollte also das Kind auch sehen und so weiter. Er hat das Kind dann gesehen? Er hat das Kind gesehen. Wie hat er denn dann das erste Mal reagiert, als er diesen kleinen Wurm dann im Arm hat? Oder hat er ihn überhaupt im Arm gehabt? Ja, nachdem ich ihm das Kind gegeben habe, hat er es dann in den Arm genommen. Und hat sich da bei ihm gefühlsmäßig was getan? Das sieht man ja. Oder ist er da cool drüber hinweggegangen? Er ist ziemlich cool drüber weggegangen. Mhm. Er hat aber vom Reden her immer so getan, als wenn es ihn interessiert. Mhm. Er hat mich also ständig angerufen, hat gefragt, wie es dem Kind geht und so weiter und wann er denn wieder vorbeikommen könnte. Wie sieht denn jetzt der Kontakt aus? 8 Monate ist das Kind da. Wie oft hat er dich jetzt besucht, beispielsweise? Ja, so 20 Mal in den 8 Monaten. Mhm. Naja, immerhin, ne? Also es hätte ja jetzt so sein können, dass er sich überhaupt nicht mehr hat blicken lassen. Ja, aber er lässt sich nicht wegen dem Kind blicken. Er versucht dann jedes Mal mit mir ein Verhältnis weiterzuführen, ja. Ach, das will er? Ja, das will er. Du hast den Eindruck, dass es ihm nicht um das Kind geht, sondern er will mit dir... Ganz genau. ...in die Kiste. Ganz genau. Mhm. Und daraufhin habe ich dann auch schon ein paar Mal gesagt, hör mal, wenn es dir also nur darum geht, mich brauchst du nicht besuchen, dann bleib weg. Und lässt das Kind in Ruhe und... Tut das nicht unglaublich weh auch? Und man sieht, dass der Vater des Kindes, des eigenen Kindes, sich so letztendlich ablehnend und distanziert verhält? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und vor allen Dingen tut mir weh, weil es ist mein Kind und ich liebe dieses Kind, ja. Und mir tut es einfach weh, dass er seinen Eltern nichts von dem Kind erzählt. Ja. Dieses Kind wird nach außen hin völlig verleugnet. Mhm. Irgendwann hat dieses Kind auch mal ein Recht darauf zu erfahren, dass es auch noch andere Großeltern hat. Und irgendwann musst du ihm das alles erklären, ne? was da abgegangen ist. Ja, ganz genau. Und das ist bisher noch nicht durchgesickert in diese Familien, dass da ein Kind mittlerweile angekommen ist? Gerüchte halber ist es wohl bis zu seinem Bruder vorgedrungen. Mhm. Aber weiter wohl nicht und der Bruder, der weiß wohl auch nichts Konkretes. Wie denkst du, wie das jetzt alles weitergeht, auch zwischen dir und diesem Mann? Also zwischen mir und diesem Mann gar nicht mehr. Den Kontakt, den habe ich jetzt völlig abgebrochen. Mhm. Ich möchte auch nicht mehr, dass er das Kind sieht. Also allein aus dem Grunde, weil ich den Eindruck habe, er interessiert sich sowieso nicht für das Kind. Wie sieht's denn aus? Wäre das Kind auch, ihm auch wert, es offiziell also bekannt zu geben. Mhm. Wie ist es in Sachen finanzieller Unterstützung? Läuft das wenigstens? Im Moment auch noch nicht. Auch noch nicht. Aber da wirst du schon dein Recht einfordern. Ja, ich war beim Jugendamt, habe da also insofern mein Recht eingefordert. Nur bis jetzt hat er also nicht gezahlt. Auch nicht mal das. Auch nicht nach mehrmaligen Aufforderungen. Traurige Geschichte und ich kann das jetzt auch voll nachvollziehen, was du anfänglich sagtest, dass das wirklich dann ein Verrat an dem Kind ist, an seinem Kind, was da läuft. Vielen Dank für deinen Anruf und auf dass du und das Kind, dass ihr euch gut durchschlagt. Alles Gute. Okay. Tschüss, Uschi. Danke. Tschüss. Jetzt ist der Jens dran und der ist 27. Ja, hallo Domian. Hi. Guten Abend. Mein Thema ist Verrat wegen 120.000 Mark. Verrat wegen 120.000 Mark? 120. Ja, 120. Ja. Erklär's mal genau. Pass auf, in den Medien kam ja durch, dass in Lübeck die Synagogen gebrannt haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch irgendwie verfolgt hast. Ja, klar. Haben wir alle verfolgt. Richtig. Und ein damaliger sehr guter Freund hat mich da bei der Polizei angezeigt, weil ich das angeblich gemacht haben sollte. Mhm. Ja, und also, ja. Gehörst du denn der Szene an, der man das zuschreibt? Ich gehörte dieser Szene 10 Jahre lang an. Also der rechten Szene, Skinhead-Szene. Ja, was heißt 10 Jahre? Nicht ganz 10 Jahre. Ja. Ja, also, Du gehörtest, du bist nicht mehr dabei. Ich bin ein halbes Jahr, bevor die Synagoge brannte, bin ich da ausgestiegen. So, jetzt hat jemand dich dieser Tat bezichtigt. Ja. So, und wie ging das dann weiter? Was hat das mit 120.000 Mark zu tun? Es wurde damals eine Belohnung aufgesetzt von 120.000 Mark von dem jüdischen Gemeinderat, glaube ich. Ja. Und irgendwie durch private Investitoren und durch die Presse und all sowas. Ja, und also ich hatte Gott sei Dank für dieses Wochenende, also die brand an einem Sonntag. Mhm. An diesem Sonntag musste ich arbeiten. Du hattest also ein Alibi. Ich hatte ein Alibi, ja, aber das, was für uns gemein war, also ich kam nichts ahnd von Donnerstag von der Schule und dann sagte meine Mutter, ja, Besuch wartet auf dich, und bin ich in mein Zimmer gegangen und dann sagte die Polizei und ja, sie sollen die Synagoge angesteckt haben und von ihnen existieren Fotos von, Entschuldigung, von, einer Versammlung von der damaligen FAP, ist wirklich bekannt. Ja. Und ich habe so eine Versammlung nie besucht. Ich war zwar da Mitglied. Ja. Waren denn die Fotos da? Hast du die Fotos gesehen? Nein, die Fotos habe ich nicht gesehen. Du sagst gerade, du kamst aus der Schule mit 27. Wie ist das möglich? Nein, das war nicht mit 27. Das ist ja jetzt 4 Jahre her oder 3 Jahre. Na gut, dann mit 24. Na, also ich habe damals eine Ausbildung gemacht. Ja, ach so. Und kam von der Berufsschule. Ja. So, also machen wir das um 3:30. So, wie ist die ganze Sache nur ausgegangen? Du bist unschuldig? Ja, ich bin unschuldig. Ich hab, hat man das dann von Seiten der Polizei auch anerkannt und so gesehen? Hat dich wieder losgelassen? Ja, das wurde alles anerkannt. Das klärte sich nachher auf, dass es ein Pyromane war und der sich auf, ich weiß nicht, irgendwie am Feuer sexuell erregt hat. Oder so, ja. Also du bist dann mit voller Ehre wieder rausgekommen aus der Sache. Ja. Aber dennoch bleibt ein übler Nachgeschmack und man hat sehr große Schwierigkeiten, in die man da reingerät unter Umständen, wenn man von jemandem beschuldigt wird, sowas gemacht zu haben. Ist richtig. Derjenige, der war ja mit mir zusammen in der Neonazi-Szene, der ist ein Jahr vorher ausgestiegen und also wir waren also in Schleswig-Holstein schon recht bekannt. Mhm. So genau erinnere ich mich jetzt nicht nur an den Fall, dass ich deinen Fall in Erinnerung habe. Bist du dann auch inhaftiert worden? Nein, das nicht. Nein. Also dieses Alibi, von dem du gerade gesprochen hast, das hat dann definitiv ausgereicht der Polizei, um zu wissen, dass du es nicht warst. Genau, also der Brand war um 2 Uhr und ich musste ab 24 Uhr musste ich arbeiten, bis morgens um 6 und also da kann ich ja nicht die Synagoge anstecken. Das hätte ich gar nicht geschafft. Also. Und das Ganze wegen dieser 120.000 Mark Belohnung? Wegen den 120.000 Mark Belohnung. Er kam ja auch noch ganz frech an bei mir und sagte, ja und so. Von allen Dingen habe ich das erstmal erfahren, dass er, das war durch eine Freundin von ihm, also von seiner Freundin, mit der bin ich zusammen in einer Klasse gewesen. Mhm. Ach, die Polizei hat dir das gar nicht gesagt? Vielleicht. Nein, die Polizei hat mir das nicht gesagt. Wie lange warst du dann in den Mühlen der Justiz? Also die hatten hier nur einmal einen Hausbesuch und haben alles aufgeschrieben. Die haben meine Mutter verhört, dann haben sie mich verhört. Und da... Also, das ging dann relativ schnell noch, ne? Ja, das weiß ich. Aber ich habe denjenigen auch angezeugt, ne? Ich habe eine Verleumdungsanzeige gemacht. Und was ist daraus geworden? Leider nichts. Nichts geworden? Nee. Ist das im Sande verlaufen? Gab es da eine Gerichtsverhandlung? Nein, da gab es keine Gerichtsverhandlung. Er hatte aber vor 3 Wochen hier bei mir angerufen. Und wollte sie aussprechen, aber das habe ich dankend abgelehnt. Mhm. Also wenn ich den sehen würde, ich könnte für nichts garantieren. Ja, ich hoffe schon. Ja, damit du dich da nicht auch noch in irgendwie neue oder andere Schwierigkeiten reinreitest. Das war das Thema Verrat. Ich würde dich aber gerne jetzt noch fragen, wo du gerade hier in der Sendung bei mir bist. Du warst lange in der Neonazi-Szene aktiv, erzählst du. Ja. Wie kam es denn dann zu dem Ausstieg? Es kam dadurch, weil ich mit einer Schwarzen zusammen bin. Ah ja, und das hat dir die Augen geöffnet. Ja, das hat mir die Augen geöffnet und also... Wie kam es denn dann überhaupt dazu? Ich gehe davon aus, dass in dieser Szene das eines der ganz großen Tabus ist, ne, mit einer farbigen Person zusammen zu sein, dass du dich das überhaupt getraut hast. Das ist richtig, aber ich meine, wenn die Liebe stärker ist als sonst der Bord der Führer, dann ist, also für mich steht denn die Liebe an Nummer 1, ne? War das ein schwieriger Prozess, nach so langen Jahren sich dann aus diesem Milieu herauszulösen? Ja, also ich habe anonyme Anrufe bekommen, also wie das so üblich ist, ne? Mit Drohungen, so dich Verräter schreien kriegen wir und all sowas. Und also ich mache mir jetzt auch nicht so groß Gedanken, also wenn ich jetzt rausgehe, habe ich immer eine Gaspistole bei mir, man kann ja nie wissen. Ne? Spulen wir die Zeit nochmal ganz weit zurück, also 10 Jahre und noch mehr. Wie bist du überhaupt in diese Szene gekommen? Das kam ganz blöde durch einen Kumpel von mir, einen damaligen Kumpel, einen sehr guten. Dessen Bruder war da drin, ne? Und der hat gesagt, oh, was bei uns hier auf der Ecke, da ist ja nichts los. Hättet ihr nicht mal Lust mitzukommen zum Biwak? Dann haben sie da gezeltet und all sowas und dann so Lieder gesungen und so durch den Wald gerobbt und all sowas. Und das hat dir gefallen? Also ich fand das damals, also fand ich das echt gut. Da warst du jung, ne? 17 oder sowas in der Kante. 18, 16. 16. 16, ja. Und so entwickelte sich das dann. Und dann hast du dich auch identifiziert mit den politischen Parolen und Ansätzen, Denkansätzen. Also zu dem Zeitpunkt war ich nicht 17, da war ich 14. Also ich war ja damals 24, wo wir das waren. Achso, ja, klar, okay. Und also ich fand das ganz gut und von allen Dingen die Schulung und all sowas. Ne? Man hat sich ja was Höheres ausgerechnet. Was waren das für Schulungen? Also es ging darum, wie soll ich das jetzt aufbringen? Also hier so Antisemitismus wurde da gepredigt. Anti was? Antisemitismus. Antisemitismus. Na, also dass die Jugendverfolgung, das war Erfindung der Alliierten und nur ein toter Jude ist ein guter Jude und all so ein Blödsinn. Ja. Also da gab es richtige quasi Lehrgänge, ja. Wo man euch das beigebracht hat, so zu argumentieren und es so zu sehen. Ja, ist richtig. Es wurde auch damals einer aus einem anderen Kreisverband, ich glaube, das war in Hannover, dieser Roger Bornemann, oder Bornemann oder wer hieß, der wurde ja damals von den Skins, also von den Oberleuten da totgeschlagen. Das gab auch mal so eine Reportage davon im Fernsehen. Gab es denn eigentlich, Jens, gab oder gibt, soweit du noch informiert bist, eine zentrale Führungspersönlichkeit in dieser Szene? Also einen Typ, der letztendlich alle Fäden in der Hand hat, bundesweit? Oder wabert das so alles vor sich hin, die verschiedenen Gruppierungen? Nein, das war der Michael Kühn. Das war Michael Kühn in der Zeit. Der ist ja dann auch schon einige Jahre tot, ne? Ja. Wie denkst du heute politisch? Wo stehst du? Du, also Politik interessiert mich heute herzlich wenig. Also ich habe damit nichts mehr an Mut. Ich möchte mit dem ganzen Kram auch nichts mehr zu tun haben. Gehst du wählen? Ich gehe nicht wählen, nein. Ich bin Anti-Wähler, also ich habe eine Allergie gegen Politik. Also soweit ist eine Distanz zu unserem Staat schon noch da bei dir? Ach, was heißt Distanz? Also, was heißt Distanz? Also ich habe immer noch irgendwie mein Nationalstolz, also den hat, glaube ich, fast jede... Dagegen ist wohl gar nichts einzuwenden. Nein, das ist richtig, aber dass ich jetzt sage, also Herr Kohl ist gut oder Herr Drecker oder weiß ich, ne? Also da, also politisch läuft da gar nichts mehr. Was machst du vom Beruf? Ich bin Anlagebauer. Anlagebauer. Ja, und bin Schichtdienst. Ja. Lieber Jens, danke für deinen Anruf, alles Gute. Ja, ich habe noch mal eine Frage ja. zu deiner grünen Flasche. Hast du keine Tassen? Nein, ich habe keine Tassen. Ich bin ein ganz armer Mann. Hier gibt's keine Tassen im WDR. Ich werde meine mit den Hirsch schicken. Nee, lass mal sein. Also finde ich super nett, aber das habe ich mir so angewöhnt, dass ich aus dieser Flasche immer so pur trinke, ohne Tasse. Ich habe schon einige Tassen von Zuschauern geschenkt bekommen. Ach so. Super nett, aber du kannst mir gerne eine schicken, dann nehme ich die für zu Hause, aber nicht für die Sendung. Ach so, dann wünsche ich dir alles Gute, ne? Dir auch, Jens. Ciao. 1 Uhr, hey, jetzt wird's aber Zeit. 1 Uhr 39 und 25 Sekunden und das heißt eine kleine Pause. Hier ist 1Live Domian, Talkradio aus Köln von 1Live, zusammen mit dem WDR Fernsehen, und heute Nacht heißt unser Thema Verrat. Wie seid ihr schon verraten worden? Habt ihr andere Leute schon verraten? 0130-2911, Telefonnummer. Faxnummer 0130-1151-22. Wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer aufzuschreiben, damit wir dann die Chance haben, euch gegebenenfalls zurückzurufen und hier in die Sendung zu stellen. Zwei Menschen begrüße ich jetzt. Marco, 25, und Jörn, 26. Wer ist dran zuerst? Der Marco ist dran. Hallo. Marco, hi. Können wir zu dritt sprechen? Habt ihr so ein Twin-Telefon? Oder? Nee, haben wir leider nicht. Dann fangen wir beide erstmal an jetzt. Ja, der Jörn ist gerade beschäftigt mit seinem Handy. Ja, auch schön. Ja, wir haben gerade einen Fax geschickt, darum geht's eigentlich. Ja. Und wir haben natürlich vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. Aber wir reden ja jetzt miteinander, wie geht das? Das geht folgendermaßen, indem eine nette Frau uns versucht hat anzurufen, ja, allerdings auf der Faxnummer. Ja. Da ist sie nicht sofort durchgekommen, weil die Telefonnummer ist dann eine andere, weil wir auch einen ISDN-Anschluss haben. Okay, lassen wir mal die ganzen technischen Einzelheiten, kommen wir zum Thema. Wir haben also draufgeschrieben, dass wir einfach mal so zuschauen, mhm, und wir haben uns dann blitzschnell ein Thema zu deinem Thema ausgedacht, und zwar... Ausgedacht? Ja. So läuft das hier nicht. Wieso? Nee. Das müssen schon wahre Begebenheiten sein, nichts ausgedacht. Ja, das ist eine wahre Begebenheit. Ach so, na dann. Aber die wahre Begebenheit befindet sich in deinem Studio. In meinem Studio? Ja, und zum Thema Verrat haben wir uns dann gedacht, du könntest uns eigentlich mal verraten, was das Hirschgeweih und der Hirsch hinter dir zu bedeuten hat. Schön, ja, das passt natürlich schon auch zum Thema, ne? Zum Thema Verraten. Also, was soll ich sagen, was das Hirschgeweih zu sagen hat? Das ist ein... Ich denke einmal ein Hirschgeweih links. Ja. Und ein weißer Hirsch steht da. Ein beliebtes Thema, worüber ich gerne immer spreche. Dieses ist übrigens, hat man mich belehrt, das ist ein Geweih eines Rehbocks. Mhm. Ich stehe auf Hirsche. Weißt du, das ist der Grund von allem. Ich mag Hirsche, finde ich tolle archaische Wesen. Mhm. Und das hat sich irgendwann rumgesprochen. Ich habe zu Hause auch ein großes Hirschgeweih. Und bei mir war mal Heike Makatsch zu Hause und hat gedreht bei mir für Viva eine Talk-Aufzeichnung. Und dadurch ging das dann so durch die Bundesrepublik, dass ich da ein Geweih habe. Und seitdem wissen die Leute das auch. Und dann habe ich von meinem Kollegen Roland Lohr mal diesen weißen Hirsch so als Dekoration geschenkt bekommen hier für die Sendung. Ist ja ganz schick, ne? Weil wir können ja hier nicht viel hinstellen. Ist ja ziemlich toll. Und dann hat eine Zuschauerin mir irgendwann dieses Geweih von einem Rehbock geschenkt. Und da haben wir überlegt, wo hängen wir das hin? Hier gibt es auch nicht viele Möglichkeiten, irgendwas aufzuhängen in dem Fernsehbild, weil es ja auch relativ klein ist. Und da kam uns die Idee, wir hängen das unter unser Schild Radio 1 Live. Ist doch ziemlich scharf, ne? Ja, hat was. Wie stehst du denn zu Rehböcken und zu Hirschen? Ja, ich habe da eher schlechte Erfahrungen mit. Warum? Weil ich vor ein paar Jahren mal im Sauerland war, im Urlaub, ja, im Winter. Ja. Da haben wir so einen tollen Tierpark entdeckt, aha, am Edersee. Ja. Und ist das nicht Hessen, Edersee? Na egal. Ja, gut. Okay. Ja, und da war ich auch mit Mjöln durch Zufall. Mhm. Und dann fingen sich also zwei Hirsche direkt neben uns an zu keilen. Ja. Und wir mussten dann also dermaßen flüchten mit noch zwei anderen Leuten zusammen. Ja. Das war also doch ein bisschen gefährlich. Deswegen stehe ich also diesen Viechern da mit relativem Respekt mit Vorsicht gegenüber. Ja. Jetzt würde ich natürlich gerne auch mit deinem Kumpel Jörn mal kurz reden. Also wir beide sind klar, ne? Ich habe dir alles verraten, was du wissen wolltest. Ja, wunderbar. Okay. Ja, ich hole dir eben. Tschüss, Marco. Jörn? Ja? Domian möchte mit dir auch noch sprechen. Er kommt. Ja? Hi, Jörn. Ja, hallo. Du bist 26, ne? Nee, 25. 25. Der Marco ist 26. Ja, ich habe ja gerade schon Auskunft erteilt, ne? Ich habe verraten, was es damit auf sich hat. Hast du auch noch eine spezielle Frage, was ich hier verraten könnte vielleicht oder sollte? Nö. Nee. Nee, ich hatte letztes Mal deine Sendung geguckt, da hattest du verraten, warum du die Flasche da stehen hast. Ja. Und das ist alles... Ich dachte, da ist doch noch was, ne? Was wir wissen sollten. Du magst dann auch nicht, aufgrund eures Erlebnisses, so gerne Hirsche und sowas? Nö. Ich habe zu Hause, ich beruhige immer die Tierschützer, wenn zu mir Tierschützer nach Hause kommen. Das, was ich zu Hause hängen habe, ist das Geweih, hat mir der Typ erzählt, bei dem ich das gekauft habe, ist das Geweih eines Mörderhirsches. Mhm. Dem fehlt nämlich eine Zacke. Und immer wenn der einen solchen Kampf, von dem du gerade erzählt hast, ausgeübt hat, endete das für den Gegner tödlich. Und deshalb müssen solche Tiere geschossen werden, hat man mir gesagt. So. Mhm. So, jetzt haben wir aber genug über Hirsche gesprochen. Ja, gut. Marco und Jörn, danke für den Anruf. Bitte. Tschüss. Ralf, 29. Ja, hallo. Ralf. Hi, Jürgen. Hi. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfange. Bist du ein Verräter? Nein, ich bin verraten worden. Du bist verpfiffen worden. Genau. Und zwar vor 5 Jahren war das, da habe ich Sozialpädagogik studiert und nebenbei bei der katholischen Kirche so ein Vitamin B-Studium zum Priester gemacht. Was heißen soll, ich habe kein Abi und bin da so mehr oder weniger reingeschlittert, was auch alles irgendwie gut funktionierte. Ja, und meine damals beste Freundin hat zu der Zeit schon 7 Jahre lang eine Beziehung zu einem katholischen Priester, von dieser ich wusste und ich das aber immer schön für mich behalten habe. Ja. Ja, und diese Freundin hat mich eines Tages verpfiffen, was heißt, dass sie gesagt hat, dass ich schwul bin und das dann schon so ziemlich an oberster Stelle. Da warst du aber noch mitten im Studium? Nein, ich war so kurz vorm Abschluss. Du warst schon kurz vorm Abschluss? Ja, und das war direkt 3 Wochen vor den Prüfungen. Also sie hat gesagt, dass du schwul bist und hat dich auch verpfiffen, dass du kein Abi hast? Oder war das nee, war denen das, egal? Nee, das war alles okay. Das war okay. Darum ging es gar nicht. Das war einfach... warum hat die das denn gemacht, wenn es deine beste Freundin war? Hatte ihr Streit? Nein, überhaupt gar nicht. Wir hatten bis dato das beste Verhältnis. Wie erklärst du dir das, dass sie sich dann so verhalten hat? So aus der Distanz heraus mit den Jahren erkläre ich mir nur so, dass sie Angst hatte. Vor was? Dass ich irgendwann gefährlich werden könnte. Ach, dass du irgendwann mal plaudern könntest. Ne? Genau. Aber das hättest du dann doch machen können auch, als Rache quasi. Ja, das ging mir dann auch lange durch den Kopf, aber das habe ich nicht gemacht aus dem Grund, weil ich zu diesem Priester, sprich ihrem Freund, ein sehr gutes Verhältnis hatte. Aber du warst nicht in ihn verliebt. Nein, das nicht. Nee. Welche Konsequenz hatte das denn dann, als sie das verraten hat? Konntest du deine Geschichte nicht abschließen? Nein. Konntest du nicht abschließen? Nein. Obwohl die katholische Kirche doch von Schwulen wimmelt. Ja, genau. Also es ist was ganz Perverses, ich nenne es mal Perverses, passiert nämlich, ich bin dann vorgeladen worden in ein deutsches Bischofshaus, sage ich jetzt mal. Und dieser Mitarbeiter, der mir letztendlich nahegelegt hat, selber zu gehen, ist 5 Wochen später selbst rausgeflogen, weil an den Tag kam, dass der etliche Ministranten missbrauchte. So, und was für mich verdeutlicht hat, dass es also eine riesen Angstspirale ist in diesem großen Machtapparat und es einfach schon so im Kleinen beginnt. Ja, natürlich, das ist so. Hattest du dann nicht eine ungeheure Wut, dass deine Ausbildung war ja quasi dann für die Katz, ne, all die Jahre? Ja. 6 Jahre meines Lebens sind einfach weg gewesen. Ja, du hast dann keinen Abschluss gemacht? Nein. Nee. Und wie hast du denn weitergelebt? Wie hast du dich beruflich entwickelt? Ich habe erstmal versucht, mich umzubringen. So. Insofern, ich hatte ja einen Beruf als Sozialarbeiter, habe dann weitergearbeitet, habe dann eine Stelle angetreten und habe dann gemerkt, dass ich eigentlich die Leistung, die ich bringen sollte, gar nicht gebracht habe, wollte das aber erst nicht wahrnehmen und habe dann eine Kündigung gekriegt, wo ich heute auch weiß, das war genau richtig so. Ja. Und dann ist eigentlich noch eine Steigerung dessen passiert, was ich ihm erzählt habe. Nämlich dann kam irgendwann die Freundin auf mich zu mit ihrem Freund und hat sich entschuldigt und hat gemeint, sie wird gucken, dass sie mir irgendwie einen Job verschafft. Ich war dann mittlerweile... Hallo, schlechtes Gewissen, ne? Genau. Ich war dann mittlerweile nämlich dann fast ein Jahr lang arbeitslos und im Sozialbereich sind die Stellen mittlerweile auch nicht mehr so rar gesät. Hat sie es geschafft? Bitte? Hat sie es geschafft, dir einen Job zu vermitteln? Sie hat es geschafft, in einem Kinderheim mir einen Job zu vermitteln, weil sie eben da im Betriebsrat war und so. Eines Tages habe ich dann... bin ich zu einer Teamsitzung gekommen und bin da wohl zu früh ins Büro gekommen und sehe genau die gleiche Freundin mit einer Kollegin Arm in Arm und eng umschlungen. Ich wusste von ihrer Bisexualität und das 2 Wochen später hatte ich wieder eine Kündigung auf dem Tisch. Weil sie wieder Angst hatte, dass du sie eventuell verraten könntest. Genau. Boah, das ist ja wirklich heftig. Und es klingt so unglaublich. Ja, es klingt wirklich wie Roman, ne? Es klingt wie Serie, Fernsehserie. Genau. Oder so. Also ich meine, keine Serie wäre so gut wie dieses. Hast du nicht hinterher eine riesige Wut auf diese Frau gehabt? Einen Hass geradezu? Ja, habe ich, aber irgendwie ist Lagen meiner Persönlichkeit begründet, dass ich dann eher wieder die Fehler bei mir gesucht habe und eigentlich zu schwach war. Wie viele Jahre ist das so jetzt her, dieses Ganze? 4,5. Und wie ist das Verhältnis heute zu der Freundin? Habe ich nie wieder gesehen. Nie wieder gesehen. Das ist ja unglaublich. Und die hat dich zweimal reingeritten, diese Frau. Ja. Wie hast du dich nach diesem Vorfall, als die katholische Kirche dich da rausgekegelt hat, gegenüber der Kirche verhalten? Bist du auch aus der Kirche ausgetreten? Ja. Also ich habe, hatte schon während des Studiums gute Kontakte zu Eugen Drewermann, den ich dann ein paar Mal getroffen habe, und ich habe halt für mich begonnen, alles aufzuschreiben. Und bin irgendwann auch dabei, dieses Ding zu verlegen, sprich an die Öffentlichkeit zu bringen. Ja. Also du bist nach wie vor Christ, ja, aber identifizierst dich nicht mehr mit der Institution katholische Kirche, so wie sie in Erscheinung tritt. Ja. Ja, absolut, ja, so könnte ich es unterschreiben. Zweimal verraten worden von dieser Frau. Ja. Ja, und es waren halt ganz krasse Auswirkungen. Also ich habe irgendwie 40 Kilo zugenommen, habe irgendwie nur noch gefressen und habe eigentlich nicht mehr gelebt und gemerkt, ja. Nee, entschuldige, ich habe, ja. Und habe das dann halt erst so mit den Jahren wieder in den Griff gekriegt. Und nun ist das ja so eine Sache, wenn man Christ ist, das weiß ich aus eigener Erfahrung, dann darf man ja unter Umständen gar nicht so die bösen und schlechten Gefühle zulassen, weil man dann gleich das schlechte Gewissen auf die Birne geschlagen bekommt. Zwingst du dich jetzt dazu, dieser Frau zu verzeihen und das, ja, letztendlich, dass du sagst, okay, Vergangenheit? Nee, ich zwinge mich da überhaupt nicht, aber ich möchte einfach mit dieser Frau keinen Kontakt mehr. Ja. Weil ich denke, sie hat genau gewusst, was sie tut. Und ja, sie weiß es. Alles Gute für dich, Ralf. Ja, danke. Tschüss. Für dich auch. Tschüss. Jetzt ist Steffi dran. Ja, hallo, guten Abend. Und die ist 32 Jahre alt. Ja, hallo, guten Abend. Ja, guten Abend. Ja, guten Morgen. Ne? Kann man auch sagen. Ich bin verraten worden. Von wem und warum? Von meiner besten, bis dato besten Freundin. In welcher Angelegenheit? Und zwar kennen wir uns also von der Arbeit und haben alles zusammen gemacht, haben wirklich tolle Sachen erlebt. Total super. Und ich habe sie sogar von ihrem Verlobten weggeholt, der sie geprügelt hat. Und ich habe mich wirklich für sie eingesetzt und alles. Und dann zog ich nach Bayern. Und sie hat mich auch öfter da besucht und die Freundschaft hielt an und es war auch alles Paletti. Nur, wir hatten in Bayern einen Mietvertrag für eine Wohnung von 3 Jahren. Ja. War befristet. Dadurch, dass mein Mann leider arbeitslos wurde, wir haben also hier eine glatte Bauchlandung hingelegt, mussten wir nach einem halben Jahr wieder ausziehen, weil es war eine sehr teure Wohnung. Und mein Mann kriegte glücklicherweise auch woanders Arbeit. Und wir mussten jetzt aus dem Mietvertrag raus. Ja. Und zu der Zeit war meine Freundin gerade da. Und wir haben also mit der Vermieterin gesprochen. Und habe ich gesagt, müssen wir einen Nachmieter stellen. Und hat die dann gesagt, nein, das ist kein Problem. Wir haben ja einen Makler und der macht das schon. So, naja, dann ging eine Zeit ins Land. Wir waren umgezogen, alles Paletti. Und dann kriegten wir, also kurz und gut, es ging vor Gericht. Und zwar deswegen, wir wurden verklagt auf Zahlung von 2,5 Jahren Miete. Weil die angeblich keinen Nachmieter gefunden haben. Jetzt verstehe ich nicht die Rolle der Freundin. Ich habe der Freundin das erzählt, so am Telefon, stell dir mal vor, tralala. Und dann sagt die, du, da war ich doch dabei. Ihr brauchtet doch keinen Nachmieter stellen. Ach so, ja. Also sie wäre die, kann ich doch bezeugen. Sie wäre die rettende Zeugin gewesen. Ja, genau. Und das kam von ihr aus. Aber sie hat es nicht gemacht. Ja, pass auf, es geht vor Gericht. Wir haben der Frau die alles bezahlt. Wir haben am Wochenende vorher geheiratet. Sie war eingeladen. Wir haben alles bezahlt, Hotel, tralala, alles. Ja, und dann ging vor Gericht. Vorher hat sie mit unserem Anwalt gesprochen. Hat sie, nein, kein Ding, kein Thema. Zeuge bleibt ja draußen im Saal. Sie wurde reingerufen. Da sagt der Richter, so können Sie das bezeugen. Da sagt sie, ist so lange her, ich kann mich an nichts erinnern. Boah. Also uns fiel wirklich buchstäblich alles aus dem Gesicht. Das glaube ich wirklich, ja. Unser Anwalt guckt uns an und die Gegenpartei nahm also das Sparbuch, das lag auf dem Tisch mit der Mietkaution. Das stand ja auch noch zur Debatte, ob wir es nun kriegen oder nicht. So richtig so, ne? Somit hat dann auch die Gegenpartei gewonnen und ist mit erhobenem Haupt darauf. Ja, weil wir natürlich den Zeugen, den konnten wir nach Hause rauchen. Ja, aber und danach, nach dem Gerichts, nach der Verhandlung, hast du doch mit ihr geredet. Was hat sie? Nein, ich konnte sie nur ansehen. Und es gab da nie ein Gespräch mehr zwischen uns beiden? Ich muss dazu sagen, in Worten, in Zahlen ausgedrückt waren das über 50.000 Mark. Die ihr verloren habt, wegen ihrer Feigheit, ne? Ja. Wie lange kann das? Ich sagte nur, ja, es tut mir leid, ich bin so aufgeregt, Das ist ja Wahnsinn. Und wie lange kanntest du die Frau vorher? Jahre. Jahre, also durch dick und dünn. Durch dick und dünn. Kannst wir brauchten gar nicht miteinander reden, wir wussten, was der andere dachte. Das ist ja eine unglaubliche menschliche Enttäuschung. Ne? Ja. Kannst du dir erklären, was in dieser Frau abgegangen ist? Ja, sie hatte den falschen Freund. Ich kann es mir nicht anmaßen, aber ich kannte ihn. Mhm. Ich kannte auch die Verhältnisse, in denen sie lebten. Mhm. Ich war auch oder sollte die Patentante von einem Kind werden, was ein total süßes Kind ist. Aber also der Typ, meinst du, hat sie in die Richtung gebracht? Ja, sie lebten von Sozialhilfe. Und die Vermieterin war mit ihr draußen. Und wir erklären es uns nur so, dass die Vermieterin ihr einen Schein zugeschoben hat und halt gesagt, erinnert mich nicht. Wir können also es uns nicht anders erklären. Korrupt dann auch noch, ne? Naja gut, ich meine, wenn sie vorher zu unserem Anwalt die Aussage bestätigt, klar, ja, sie sollte ja nicht mal lügen. Ja, ja. Sie sollte ja nur, der Anwalt hat sie noch gefragt, ja, haben Sie es gehört? Sie hätte ja nur Ja sagen bis können. Heute keinen Kontakt mehr und du hast auch gar kein Interesse mehr daran. Doch. Hättest du? Ah, ja. Ja, es tut mir schon weh, weil es eine super Freundschaft war. Also wenn sie jetzt nochmal bei dir vor der Tür stünde, würdest du nicht die Tür zuknallen. Du würdest nochmal versuchen, doch ein Gespräch zu finden und das zu bereinigen irgendwie. Der Schritt müsste schon von ihr kommen. Es war im Oktober vor 4 Jahren und es gab am 31.12. einen Anruf von denen, wo aber der Freund anrief. Also sie hat sich wohl nicht getraut. Und mein Mann war dran und es endete also von seiner Seite, also nicht von meinem Mann, sondern von dem Freund aus, in Wüsten, aber wirklich Oberwüsten Beschimpfung und woraufhin wir dann aufgelegt haben und das war's dann. Steffi, aber wenn dir doch irgendwie was am Herzen liegt. Ja, ich kann das nicht verstehen. Ja. Ich verstehe nicht, wieso es dazu gekommen ist. Ja, wieso versuchst du denn nicht von deiner Seite aus dann einen Kontakt nochmal aufzubauen zu Also dir? Ich habe den Schritt getan, ich habe letztes Jahr zu ihrem Geburtstag angerufen und dann waren sie nicht da. Und dann habe ich gedacht, naja, dann ist es wohl irgendwie eine Schicksalsfügung oder wie auch immer. Geht es dir denn darum, letztendlich nur zu erfahren, was da abgegangen ist, oder möchtest du doch wieder die Freundschaft neu aufbauen? Ja, also in erster Linie im Vordergrund steht die Neugier. Dann kann ich ja entscheiden, ob ich menschlich enttäuscht bin oder nicht. Ist dann auch irgendwas noch in dir so in Richtung Rache, dass du ihr irgendwie vielleicht doch möchtest noch einen auswischen, wenn du wieder in Kontakt gekommen bist mit ihr? Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich schon überlegt habe, wenn ich sie anrufe, und so sagst du, ey, ist 4 Jahre her und komm, wir treffen uns mal wieder und Schnee drüber und was soll's. Und vielleicht nicht beim ersten, nicht beim zweiten, aber vielleicht beim vierten oder fünften Treffen würde sie mir vielleicht sagen, was damals gelaufen ist. Und da habe ich schon manchmal den Gedanken, dass ich sage, so weißt du Mädel, und dann roll ich alles von vorne auf. Aber ich meine, das ist ja Quatsch. Ich habe da nichts von. Der Humor hat viel noch in dir. Ne? Ja, es tut mir weh. Habt ihr, ich weiß nicht, wie ihr finanziell gestellt seid, aber... Geschissen. Das heißt... Das hat uns so wirklich so reingerissen. Zahlt ihr heute noch an den 50.000 Mark ab? Ja. Wir haben also wirklich, wie gesagt, hier in Bayern nicht so das ganz große losgezogen, was für so einen Fischkopf vielleicht nicht immer ganz einfach ist, auch in Bayern. Aber das liegt ja nicht nur an den Bayern, das liegt ja auch mal an uns. Aber... Nein, wir haben also wirklich schwere Zeiten durchgemacht, was glücklicherweise mein Mann und mich zusammengehalten hat, aber mit ihr... Bist du jetzt aufgrund dieser Erfahrung, das war menschlich ja ein extremer Reinfall, bist du jetzt in Sachen Freundschaften vorsichtiger geworden? Lernt man dann in diesem Sinne, ich sag mal, dann auch negativ aus, hast du da negativ ausgelernt? Also ich bin eigentlich vom Charakterwesen so der Typ, der immer an das Gute im Menschen glaubt und 5-mal auf die Schnauze fällt und beim 6-mal wieder hingeht. Aber mittlerweile bin ich doch schon ein bisschen härter geworden. Aus Eigenschutz. Steffi. Einfach um zu sagen, ich lasse mir nicht mehr wehtun. Unsere Sendung ist gleich zu Ende. Ich danke dir für deinen Anruf. Wie bitte? Schlusslicht. Ja, ganz genau. Alles Gute. Ja, danke. Und Gruß an die Familie. Danke. An den Mann. Ciao. Ciao. So ihr Lieben, das war's für diese Woche. Morgen ist ja Feiertag, beziehungsweise jetzt und heute ist schon Feiertag. Da sind wir nicht da. Wir sind erst wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag, eben mit der neuen Woche. Und unsere Themen lauten, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema dem Tod entronnen und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Sexpartys. Da bin ich gespannt. Ich bedanke mich bei meinem Team diese Woche. Gerhard Baas, Mona Klöckner, Silvia Liebsch, Hans-Jürgen Wilde, Henning Kaiser, Katrin Heckmann, Andrea Feist, Heike Schmidt und Elke Puls. Ich wünsche euch jetzt ein schönes verlängertes Wochenende. Genießt die freie Zeit, wenn ihr frei habt. Und hoffe, dass wir uns in alter Frische und...